WDR 5. Neugier genügt. Mit der Pünktlichkeit ist es so eine Sache bei Mark Wesson. Das hat wenig mit ihm selbst zu tun und viel damit, wo er lebt. Weit draußen in den hügeligen Wäldern um Birmingham, der größten Stadt im US-Staat Alabama. Ziemlich weit draußen sogar und nur über Forstwege zu erreichen. Die mangelnde Pünktlichkeit also. Heute ist Mark Wesson aus dem Büro nach Hause gehetzt, hat schnell geduscht, seine jüngste Tochter Anna Grace ins Auto verfrachtet, einen wuchtigen SUV, und ist dann losgefahren. Oder besser, geschlichen. Nun sind sie angekommen, endlich, nach knapp 2 Stunden Stop and Go. Mark Wesson schält sich aus seinem Wagen. Ein massiger Mann, groß, um die 50, die angegrauten Haare Millimeter kurz. Vater von 2 Söhnen und 2 Töchtern. Anna Grace ist mit 13 die Jüngste und extrem wortkarg. I'm really excited. I can't wait. Ich bin total aufgeregt. Ich kann's nicht erwarten. We're walking into the Vestavia Country Club, where we're having the White Rose Ball, a purity ball for our fathers and daughters. Dann gehen wir mal rein in den Vestavia Country Club zum White Rose Purity Ball für unsere Väter und Töchter. Drinnen die Registrierung. Mark nennt seinen Namen und erhält die Tischkarten. Sieht so aus, als säßen die meisten anderen Väter und Töchter schon. Wir müssen zu Tisch Nummer 5. Mit Anna Grace an der Hand zwängt er sich an vollbesetzten Tafeln vorbei. Auf der Bühne stimmt eine 4-köpfige Band ihre Instrumente. An allen Tischen Paare. Väter im Smoking wie Mark Wesson und Töchter in Abendgarderobe wie Anna Grace. Sie trägt ein knöchellanges schwarzes Tüllkleid. Dazu Ballerinas. Anna Grace wirkt jünger als 13, eher wie ein Kind. Unsicher blickt sie sich um. Der Vestavia Country Club schüchtert sie offensichtlich ein. Riesige Kronleuchter unter der Decke, edles Stäbchenparkett, holzvertäfelte Wände. Zum Clubhaus gehören ein Golf- und mehrere Tennisplätze sowie ein olympisches Schwimmbecken mit Sprungtürmen. Die Mitgliedschaft ist by invitation only. Hier bleibt die feine Gesellschaft unter sich. Mark Wesson, von Beruf Vermögensberater, gehört dazu. Auf Tisch Nummer 5 steht eine Vase mit weißen Rosen. Den Wessons gegenüber sitzen die Reeds. Vater Tripp, Mitte 40, leicht füllig, das Haar licht. Und Tochter Eliza, blond, pummelig, auch sie mehr Kind als junge Dame. Daneben Joby O'Brien, der Organisator und Initiator des Balls. I think that our culture and our society has continued to erode for many, many decades. Ich finde, dass unsere Kultur, unsere Gesellschaft unterhöhlt wird. Dagegen müssen wir als Christen Position beziehen. Wir müssen diese Entwicklung umkehren, sonst werden wir irgendwann weggespült. Immer mehr Paare leben ohne Trauschein zusammen. Die Scheidungsrate steigt, Familien zerbrechen oder bestehen nur aus einem Elternteil. Immer mehr Sex im Fernsehen. Es gibt keine Werbung mehr, die ohne Sex auskommt. Du guckst ein Basketballspiel und denkst, dass du sicher bist. Aber dann kommt Werbung und du balgst dich um die Fernbedienung, damit deine Kinder das nicht sehen müssen. Das Essen wird serviert. Kartoffelsuppe, Hühnerbrust mit Reis, Crème brûlée. Alkoholische Getränke sind tabu. Es gibt nur Softdrinks. Zum ersten Purity Ball in Birmingham vor 4 Jahren, erzählt Joby O'Brien, sind 60 Paare gekommen. Heute hat er 120 begrüßt. Für ihn belegen die gestiegenen Teilnehmerzahlen, dass er mit dem Ball einen Nerv getroffen hat. Joby O'Brien ist ein rotgesichtiger Mann mit vollem, angegrauten Haar. Anfang 50, Zahnarzt von Beruf und Vater von 4 Kindern. Die Organisation des Balls ist für ihn auch so etwas wie persönliche Buße. Viele Jahre war Joby, wie er es formuliert, pornosüchtig. You know, I got to where, you know, I was getting on Und zwar so schlimm, dass ich jeden Tag im Internet war, um mir diese Sachen anzugucken. Ständig war ich emotional woanders, nicht bei meiner Frau. Dann hat sie etwas auf meinem Computer gefunden. Sie war am Boden zerstört. Ich habe dann Hilfe von kirchlichen Diensten in unserer Gemeinde bekommen und dadurch gelernt, die Hände davon zu lassen und meine emotionalen Bedürfnisse auf legitime statt illegitime Weise zu befriedigen. Der Gemeinde sind seine Probleme bekannt. Joby O'Brien hat die Öffentlichkeit gesucht. Für ihn ist das Voraussetzung für die Vergebung. An dem, was er als Besserung versteht, arbeitet er. Den Sexualtrieb hat Gott uns gegeben. Wir brauchen ihn. Wir dürfen ihn nur nicht auf unangemessene Art und Weise befriedigen. Du hast das also im Kopf. Was du tun musst, ist, jeden verfügbaren Gedanken auf den Gehorsam Jesus gegenüber zu konzentrieren. Wenn ich mir also bei einem Mädchen vorstelle, wie es ohne Kleider aussieht, muss ich diesen Gedanken beenden und versuchen, an so etwas wie Philipper 4, Vers 8 zu denken. Joby O'Brien spricht vom Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Übrigens, Brüder, heißt es darin, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwäget. Das ist die Aufforderung an die Urchristen, Jesus in allem nachzueifern. Und es ist das Leitmotiv für den White Rose Purity Ball. Das Dinner ist zu Ende. Die Tische werden abgeräumt. Auf der Bühne rückt sich Morgan Grubb das Mikrofon zurecht. Sie ist Anfang 20, hat lange brünette Haare und trägt ein weites, knöchellanges braunes Kleid. Morgan Grubb ist ein Star auf Purity Balls, seit sie vor 4 Jahren bei der Erstausgabe in Birmingham aufgetreten ist. Sie erzählt von ihrem persönlichen Kampf um Reinheit und Jungfräulichkeit. Dann singt sie zur Gitarre ein Lied, You Are So Good. Es handelt davon, dass sie werden will wie Jesus. Morgan hat den Song selbst geschrieben. Tripp Reed ist begeistert. The testimony of the young lady. Definitely very encouraging. Ihre Bezeugung ist wirklich ermutigend. Tripp Reed hat 3 Kinder, einen Sohn und 2 Töchter. Eliza ist die Jüngste. Er arbeitet bei einem Telefonanbieter. Seine Frau ist Hilfslehrerin. Zusammen verdienen sie gut, kommen aber trotzdem nur knapp über die Runden, denn sie leisten sich den Luxus, ihre Kinder auf eine christliche Privatschule zu schicken. Dort wird der Unterrichtsstoff nicht nur aus biblischer Perspektive gelehrt, es herrschen auch strenge Sittlichkeitsregeln. Jungen und Mädchen dürfen zum Beispiel nur im Beisein von Erwachsenen in eigens dafür vorgesehenen Räumen zusammentreffen. Vorschriften gelten auch für Kleidung, vor allem bei Mädchen. Leider halten sich nicht alle daran, sagt Eliza. Auch Mark Wesson hat darüber nachgedacht, seine Kinder auf eine christliche Privatschule zu schicken. Sich dann aber für Homeschooling, für den Unterricht zu Hause, mit seiner Frau als Lehrerin entschieden. Übersteigt der Stoff ihre Kenntnisse, heuern die Wessons tageweise einen Privatlehrer an, gemeinsam mit gleichgesinnten Familien. Seine Kinder, sagt Mark Wesson, sollen behütet aufwachsen, wie er selbst vor 40 Jahren. Ich bin in Birmingham groß geworden, in einer christlichen Jugendgruppe. Ich habe gelernt, was Reinheit ist, auch wenn es viele Hindernisse gab und ich körperlich und im Kopf nicht immer rein war. Aber wir waren geschützt. Dieser Schutz ist unter dem Ansturm der Technologie zusammengebrochen. Und unsere Kinder sind allem ausgesetzt, was es auf der Welt gibt. Die Zeremonie. Feierlich unterschreibt Mark Wesson den Purity Covering and Covenant. Damit verpflichtet er sich zum Bewahren der Reinheit, der eigenen und der seiner Tochter. Als der hohe Priester im eigenen Haus, wie es in dem Schriftstück heißt. Es endet mit dem Satz, This covering will be used by God to influence generations to come. Gott wird dieses Abkommen als Beispiel für kommende Generationen verwenden. Okay, let's go ahead and start lining up. Young ladies, if you'll grab a rose. Die Väter stellen sich auf der rechten Seite des Saals auf und die Töchter links. Vergesst nicht, eine weiße Rose mitzunehmen, mahnt der Zeremonienmeister. Ein Holzkreuz auf einem Schemel wird vor die Bühne geschoben. Davor stehen zwei junge Männer in Position. Jeder hat ein Schwert in der Hand. Sie kreuzen die Schwerter über ihren Köpfen. Die Paare werden einzeln aufgerufen und defilieren darunter hindurch. Als Zeichen der selbst auferlegten Verpflichtung zur Reinheit legen die Mädchen ihre Rosen vor dem Kreuz ab. Offensichtlich stolz führt Tripp Reed seine Tochter nach vorn. Eliza strahlt übers ganze Gesicht. Mark Wesson strafft sich und schreitet durch den Saal. Als die Rose abgelegt ist, streift er seiner Tochter einen Ring über. Der Purity Ring symbolisiert seine Verpflichtung dem Mädchen gegenüber. Anna Grace schluchzt. It means a lot to me to commit myself to purity, and I think that's what God would expect of me. Diese Verpflichtung zur Reinheit ist sehr wichtig für mich. Das ist es, was Gott von mir erwartet. As they feel her father's hand on their shoulder, on their head, that you would speak. Morgan Grubb, die Sängerin, schaut sich die Zeremonie vom Bühnenrand aus an, sichtlich bewegt. I love the picture of the dads and daughters coming together, and I just think it's a power. Ich liebe dieses Bild der Väter und Töchter. Was für ein starker Abend. Es ist ja nicht nur ein Vater mit seiner Tochter. Es sind viele, die sich für ein Leben in der Gefolgschaft von Jesus verpflichten. Das wird nicht leicht. Das ist eine Schlacht, die wir bestehen müssen. Ich mag vor allem das Ende des Gelöbnisses, wenn die Töchter auf dem Boden knien und die Väter ihnen die Hand auf den Kopf legen und beten. Man könnte ja den Mädchen Druck machen. Hier hast du deinen Purity-Ring, jetzt lebe ein reines Leben, während die Väter pornosüchtig sind oder Ehebrecher. Aber diese Väter sagen, wir fordern das nicht von euch, wir tun es selbst. Sie sind für ihre Töchter da, sie kämpfen für die Herzen und die Reinheit ihrer Töchter. Das liebe ich am meisten an diesem Abend. Der Tanz ist eröffnet. Mark Wesson und seine 13-jährige Tochter Anna Grace schweben förmlich übers Parkett. Aber die meisten Paare wirken eher unbeholfen und bemüht. Macht nichts, sagt Morgan Grubb. Es ist das Bekenntnis, das zählt. Das Bekenntnis zu Reinheit, das eben auch die Jungfräulichkeit bis zur Ehe beinhaltet. Das ist ein großer Teil davon, besonders wichtig in unserer Kultur, die ja hypersexualisiert ist. Das ist ein blinder Fleck, auch für die Kirche. Aber wir müssen uns davor hüten, Reinheit auf Jungfräulichkeit zu reduzieren. Für mich ist Reinheit Jesus. Reinheit kommt aus dem Herzen. Sie ist nicht nur gutes Verhalten oder der Verzicht auf bestimmte Dinge. Reinheit bedeutet, dass der Heilige Geist in einem Herzen wohnt und es verwandelt. Das verändert zwangsläufig unser Verhalten. Morgan lächelt. Für ihren Weg hat sie sich schon entschieden, als sie so alt war wie Anna Grace und die anderen jungen Mädchen auf dem White Rose Purity Ball. Bis heute sei sie nicht abgewichen von diesem Weg. Es hat schwierige Phasen gegeben, aber ich habe immer eine klare Linie gezogen. Ich war ein paar Mal mit Jungen zusammen, aber ich habe gefühlt, dass Gott mir gesagt hat, küsse sie nicht einmal, sonst öffnest du eine Tür. Der letzte Tanz des Abends. Die Reeds sind längst nach Hause gefahren. Morgan Grubb auch. Joby O'Brien, der Organisator des Wild Rose Balls, verabschiedet Teilnehmer vorne im Foyer. Auf der Tanzfläche nur noch ein Paar, Mark und Anna Grace Wesson. Er hat heute super getanzt. Wir lieben das Tanzen. Sie ist energiegeladen, ich auch. Wir haben uns amüsiert die ganze Zeit. Der Ball ist zu Ende. Helfer räumen die Tische ab. Die Musiker packen ihre Instrumente ein. Ein schöner Abend war es, nicht wahr? Fragt Mark Wesson. Anna Grace nickt. Das ist es, worum es auf diesem Ball geht. Die Beziehung zwischen Vater und Tochter zu stärken. Damit, wie Mark Wesson es ausdrückt, die Vereinbarung, die sie unterschrieben haben, mehr ist als eine Verpflichtung. All of us have the propensity for the same type and level of sin. Wir alle haben einen Hang zur Sünde. Die Dinge des Lebens stimulieren uns dazu. Vor allem die Stimulanz der Sinneslust muss viel besser kontrolliert werden. Wenn man bestimmte Gefühle nicht nährt oder etwas, was in deinem Herzen oder deinem Kopf ist, dann musst du auch nicht gegen den Appetit danach ankämpfen. Ein Schluck Wasser noch, dann geht's nach Hause. Mark Wesson schaut auf seine Armbanduhr. Kurz nach 11. Für den Rückweg wird er 45 Minuten brauchen. Maximal eine Stunde. Ein Blick auf Anna Grace. Vielleicht, sagt der Vater zu seiner 13-jährigen Tochter, nutzen wir die Zeit, um noch einmal über unser Gelöbnis zu sprechen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.